Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Willkommen zum zweiten Teil von Dr. Zhivago nach dem gleichnamigen Roman von Boris Pasternak. Es ist die Lebensgeschichte des russischen Arztes und Dichters Juri Andrejewitsch Zhivago, der sich vom sensiblen Kind zum Sozialisten und schließlich zum Dissidenten entwickelt. Breiten Raum nimmt in der Handlung das Verhältnis zu seiner geliebten Larissa Lara Antipova ein. Der Roman verknüpft zahlreiche Handlungsstränge, an denen Hunderte von Personen beteiligt sind, zu einer komplexen Gesamterzählung. Charakteristisch für diese Handlungsführung sind vielfache Überkreuzungen. Immer wieder erscheinen Personen rein zufällig in solchen Handlungssträngen, in denen sie unter Gesichtspunkten der Wahrscheinlichkeit eigentlich gar nicht vorkommen dürften. Eine der zentralen Botschaften des Romans ist die, dass die Welt nicht einfach in zwei Lager gespalten ist, sondern dass die scheinbaren Abgründe immer durch die überraschenden Verbindungen überbrückt werden müssen. Das große Epos umfasst die Zeit von der ersten russischen Revolution 1905 bis 1929. Es ist der Beginn der Stalin-Ära. Nicht nur zeitlich geriet der Schriftsteller Boris Pasternak ins Spannungsfeld zweier ideologisch entgegengesetzter, aber ähnlich instrumenteller Auffassungen von Literatur. Die Sowjetführung fasste Romane als Mittel der Erziehung zum Kommunismus auf, der US-Geheimdienst als antikommunistisches Gegengift. Beides wurde Pasternak zum Verhängnis. Der 1956 fertiggestellte Roman durfte wegen seiner scheinbar kritischen Darstellung der Oktoberrevolution in der Sowjetunion nicht veröffentlicht werden. Erstmals erschien er in italienischer Übersetzung beim Mailänder Verlag Feltrinelli im November 1957. In der Sowjetunion ist Dr. Zhivago erst etwa 30 Jahre später veröffentlicht worden, im Jahre 1988. Das Hörspiel wurde ursprünglich in 6 Folgen inszeniert und erstmals 1958 gesendet. Wir haben Dr. Zhivago zu einem Dreiteiler zusammengefügt. Nächsten Sonntag um 18.30 Uhr hören Sie den letzten Teil. Dr. Zhivago von Boris Pasternak. Aus dem Russischen von Reinhold von Walter. In einer dreiteiligen Hörspielbearbeitung von Ernst Schnabel. Regie Otto Kurt. Zweiter Teil. Zwischen dem Ende der alten und dem Anfang der neuen bolschewistischen Ordnung hatte sich die Handlung des zweiten Abends bewegt. Der Arzt Jura Zhivago ist aus dem Ersten Weltkrieg mit einer Verwundung zu seiner Familie heimgekehrt und mit der Erinnerung an eine Frau, an Lara, die seinen Weg wieder gekreuzt hat und immer wieder kreuzen wird. Zhivago hat eine Stellung als Arzt an einer Moskauer Klinik gefunden. Der Winter des Jahres 1917 wurde ein Hungerwinter, düster und kalt. Er zerbrach alle Gewohnheiten. Er zwang die Menschen, sich mit übermäßigen Anstrengungen an das Dasein zu klammern, das ihnen unter den Händen wegzugleiten drohte. 3 solcher schrecklicher Winter folgten aufeinander, und vielleicht ist nicht alles, was sich in Moskau gegen Ende des Jahres 1917 ereignete, wirklich zu jener Zeit geschehen. Es könnte sich ebenso gut später ereignet haben, denn diese 3 Winter verschmolzen miteinander und es fällt schwer, sie zu unterscheiden. Zwischen dem alten Leben und der jungen Ordnung der Revolution klaffte eine Lücke, die sich nicht schließen wollte. Zwar herrschte noch nicht die offene Feindschaft wie im Jahre darauf, aber es gab 2 Lebensmuster und sie durchkreuzten einander. Überall in Moskau kam es zu Wahlen. In der Verwaltung der Häuser, in den Organisationen, in den Büros, im öffentlichen Dienst. Das leitende Personal wurde entlassen und an seine Stelle wurden Kommissare mit unbegrenzten Vollmachten ernannt. Menschen mit eisernem Willen, in schwarzen Lederjoppen, mit Pistolen bewaffnet. Und vor keinen Einschüchterungsmethoden zurückschreckend. Sie rasierten sich selten, aber sie schliefen noch seltener. Und sie hungerten wie jeder Mann.